spricht, zähle nimmt sein Fest sich, belügt er und verspricht immer, der Pfarrer dort auf dem Altar. Gott und die Welt! Gott und die Welt! Jeden Sonntag hörst du ihn, er spricht von Krieg und Heroin. Dann singt er schön, dann singt er laut, so dass es jedem Christen traut. Gott und die Welt! Gott und die Welt! Beten tut er Tag und Nacht, den Klingelbeutel gut bewacht. Er predigt Gott, er predigt schlechte Lügen, das ist sein Geschäft. Gott und die Welt! Gott und die Welt! Gott und die Welt! Gott und die Welt! Gott und die Welt! Gott die Welt! Hört den Pfarrer, wie er spricht, zählt ihm in sein fettes Gesicht, belebt er und verspricht immer, der Pfarrer dort auf dem Altar. Gott und die Welt! Gott und die Welt! Jeden Sonntag hörst du ihn, er spricht von Krieg und Heroin, dann singt er schön, dann singt er laut, so dass es jedem Christen kraut. Gott und die Welt! Gott und die Welt! Beten zu der Tag und Nacht, den Klingelbeutel gut bewacht. Er predigt Gott, er predigt schlecht, der Lügen, das ist sein Geschäft. Gott und die Welt! Gott und die Welt! Gott und die Welt! Gott und die Welt!